WDR 3 Hörspiel. Der sogenannte Ostfeldzug gehörte zu den grausamsten Feldzügen des Zweiten Weltkrieges, sowohl für deutsche und russische Soldaten als auch für die unter dem Beschuss leidende Bevölkerung. Die Befreiung Leningrads jährt sich kommenden Sonntag zum 75. Mal, weswegen wir diesem Teil des Zweiten Weltkrieges besondere Aufmerksamkeit widmen wollen. Mit dem russisch-deutschen Gemeinschaftsprojekt namens Horchposten 1941 von Jochen Langner und Andreas Westphalen. Es zeichnet mit historischen Dokumenten den Feldzug und dessen Folgen nach. In den ersten zwei Teilen stand die Blockade Leningrads im Mittelpunkt, die Erstarrung des Krieges und das gnadenlose Aushungern einer Stadt. Und nun folgen wir der Bewegung des Krieges, dem Vormarsch der deutschen Truppen und der Gegenbewegung der Roten Armee von Moskau bis nach Berlin. Horchposten 1941. Wir sind der Krieg, weil wir Soldaten sind. Ich habe alle Städte verbrannt, alle Frauen gewürgt, alle Kinder geschlagen, allen Raub genommen vom Land. Ich habe Millionen Feinde erschossen, alle Felder vernichtet, die Dome zerstört, die Seelen der Menschen verheert, aller Mütter Blut und Tränen vergossen. Ich habe es getan. Ich tat nichts. Aber ich war Soldat. Willi Peter Riese. Horchposten 1941. Я слышу войну. Von Jochen Langner und Andreas von Westphalen. 132-й день войны. И так жуть берет. А газеты агитируют, пугают, цитируют высказывания Гитлера. 132. Kriegstag. Georgi Knyazev, Leningrad. Es graut einem ohne dies schon. Dabei agitieren die Zeitungen noch, erschrecken uns und zitieren Aussprüche von Hitler, wonach die Vernichtung von 20 Millionen Menschen vom heutigen Zeitpunkt angerechnet eine der Hauptaufgaben deutscher Politik sei, geplant über einen langen Zeitraum. Die Deutschen hätten die Aufgabe, die fremde Bevölkerung zu dezimieren, sowie die Pflicht, zum Wachstum der germanischen Bevölkerung beizutragen. Sie müssten eine Technik zur Verringerung fremder Bevölkerung ausarbeiten. Hat es auf der Welt seit Entstehen der Zivilisation je eine düstere Epoche gegeben? Zweck des Russlandfeldzugs ist die Dezimierung der slawischen Bevölkerung um 30 Millionen. Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Die Klänge verwesen im Äther. Звонкие голоса. Helle Stimmen. Твой и мой. Ganze Stapel davon. Otto Bräutigam, Leiter der Grundsatzabteilung im Ostministerium 1942. Im Osten wird von Deutschland ein dreifacher Krieg geführt. Ein Krieg zur Vernichtung des Bolschewismus. Ein Krieg zur Zertrümmerung des Großrussischen Reiches. Und endlich ein Krieg zum Erwerb von Kolonialland zu Siedlungszwecken und zur wirtschaftlichen Ausbeutung. Dieser Krieg wird nicht für Thron und Altar geführt, sondern er ist ein Krieg für Getreide und Brot, für einen vollgedeckten Frühstücks-, Mittags- und Abendtisch. Ein Krieg für die Erringung der materiellen Voraussetzungen zur Lösung der sozialen Frage, der Frage des Wohnungs- und Straßenbaus, des Baues einer Kriegs-, Handels- und Reiseflotte, des Baues von Volkswagen und Traktoren, von Theatern und Kinos für das Volk bis ins letzte Dorf hinein. Ein Krieg um die Rohstoffe. Josef Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Итак, завтра уезжаем из Ленинграда. Вот наш состав. 74-летняя мать, ослабевшая настолько, что в ней еле держится душа. Also, morgen verlassen wir Leningrad. Jelena Skrjabina, Mutter von zwei Kindern. Meine 74-jährige Mutter, die so geschwächt ist, dass sie kaum atmen kann. Die ebenso hinfällige 65-jährige Kinderfrau. Mit ihren geschwollenen Beinen. Der schwerkranke Dima, der sich nicht mit eigenen Kräften fortbewegen kann. Der von Geschwüren befallene kleine Jura. Und ich. Die Einzige, die wenigstens ein bisschen arbeitsfähig ist. Doch auch ich beginne bereits zu schwellen. Und habe in den letzten Tagen sehr nachgelassen. Feststehender Entschluss des Führers ist es, Moskau und Leningrad dem Erdboden gleichzumachen, um zu verhindern, dass Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren müssten. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass insbesondere Leningrad verhungern muss. Wir werden sterben. Die Stadt wird bleiben. Georgi Knyazev, Historiker und Archivar. Die Stadt Peters und Lenins, zweier Genies des russischen Volkes, wird nie untergehen. Peter hat Russland durch Petersburg an Europa angeschlossen. Lenin hat Europa und die ganze Welt an Sowjetrussland herangezogen. Meine liebe Heimatstadt, auch ich bin gezwungen, dich zu verlassen. Heute müsste ich mich reisefertig machen, doch ich sitze mit dem Bleistift in der Hand und schreibe eine Seite nach der anderen. Wir sollen mit dem Wagen über den Ladogasee fahren. Ich ging zum Exekutivkomitee und ließ mir die Papiere ausstellen. Man teilte mir mit, dass die Fahrt gefährlich sei. Es habe Fälle gegeben, wo Wagen eingebrochen seien. Man erklärte mir, vor allem übernehmen wir dafür keine Verantwortung. Ich fand es einfach komisch, was sie da sagten und fragte, wenn wir hier verhungern, tragen Sie dann die Verantwortung? Lidia Uchapkina, Mutter von zwei Kindern, Leningrad. Wir werden sterben. Die Stadt wird bleiben. In der grellen Wintersonne. Dunkelheit. Я проснулась очень рано. Было еще совсем темно. Ich wachte sehr früh auf. Es war noch ganz dunkel. Jelena Skrjabina. Fast seit Beginn des Krieges erwache ich täglich mit dem Gefühl der Ausweglosigkeit und Schwermut. Doch an diesem Tag sah ich zum ersten Mal einen Hoffnungsschimmer. Als wir den Ladogasee erreichen, beginnt unser Malheur. Am Auto ist etwas gebrochen. Wir sitzen fest. Der Wagen, der hinter uns herfahren und im Notfall helfen soll, fährt vorbei. Wir sind in einem unendlichen Schneefeld uns selbst überlassen. Der Fahrer und sein Beifahrer plagen sich mit der Reparatur ab. Es wird immer kälter. Ein ununterbrochener Strom von Fahrzeugen überholt uns. Alle haben nur den einzigen Wunsch, eine so gefährliche Stelle wie den Ladogasee, der ununterbrochen bombardiert und mit Artilleriefeuer beschossen wird, schnellstens zu überqueren. Erst um 10 Uhr abends erreichen wir mühsam das gegenüberliegende Ufer. Василий Гроссман, Schriftsteller und Kriegsberichterstatter. Я думал, что видел отступление, но такого я не то, что не видел, но и не представлял себе. Исход. Библия. Ich dachte inzwischen zu wissen, was Rückzug heißt. Aber so etwas hatte ich noch nie gesehen. Das ging weit über meine Vorstellungskraft. Ein Exodus von biblischen Ausmaßen, kein Strom und kein Fluss, sondern die langsame Bewegung einer Flut, die hunderte Meter nach rechts und links reicht. Und welche Stille in diesen Augen, welch wissendes Leid um dieses Verhängnis, um diese Weltkatastrophe. Alle schauen zum Himmel, aber nicht in Erwartung der Ankunft des Messias, sondern deutscher Bombenflugzeuge. Dann Schreie. Da sind sie. Sie kommen direkt auf uns zu. Wie reagieren die Menschen darauf, wenn sie so vom Flugzeug beschossen werden? Sie werden verrückt. Die meisten lagen immer mit den Händen so und gaben das deutsche Zeichen. Ratatatat, bums, da lagen sie. An sich bestialisch, richtig so auf die Fresse. Man verroht doch furchtbar bei solchen Unternehmungen. Ich sagte ja, am ersten Tage ist es mir furchtbar vorgekommen. Da habe ich gesagt, scheiße, Befehl ist Befehl. Am zweiten und dritten Tage habe ich gesagt, das ist ja scheißegal. Und am vierten Tag, da habe ich meine Freude daran gehabt. Protokolle abgehörter Soldaten in britischer und US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Ich weckte Hartwig. Der Junge war nun plötzlich wieder Soldat. Grete Dölker-Rieder, Schriftstellerin, Stuttgart. Er genießt ja unerlaubt sein Zivil immer so. Er war sofort wieder straffer und schon ein wenig ferner gerückt. Er wollte nichts mehr essen. Er steckte nur noch ein paar Äpfel und etwas Traubenzucker in die Tasche. Die Weihnachtssüßigkeiten, Brot und Wurst waren im Koffer. Dann nur ein kurzer Abschied. Und die undurchdringliche Nacht hatte ihn verschluckt. Diese Nacht ohne Licht, ohne den geringsten Schimmer, die wir erst in diesem Kriege kennenlernten. Otto und ich standen in der Kälte draußen und lauschten seinen raschen, festen und so ruhig gleichmäßigen Schritten in den schweren Stiefeln nach, bis kein Laut uns mehr erreichte. Dann gingen wir fröstelnd ins Haus zurück. Und es war wieder leer um uns. Willi Peter Rese, Soldat der Wehrmacht. An meinem 21. Geburtstag erhielt ich den Bereitstellungsschein. Ich legte meine Arbeit nieder, räumte meine Manuskripte ein, schloss meine Tagebücher ab und verbrannte die Fragmente. Ohne Ruhe und doch ohne Tätigkeit rannen mir die Tage wie Sand aus den Händen. Die Brücken in die Vergangenheit zerbrachen. Ins Kommende führte kein Pfad. Kein Stern wies mir den Weg. Nun blühen hier noch Hartwigs Blumen. Ein Soldat und Blumen, das ist so etwas besonders Hübsches. Wir fürchten doch alle immer ein bisschen. Sie würden im Kriege, besonders dem grauenvollen Russland, verroht oder doch abgestumpft sein. Die Blumen beweisen das Gegenteil. Ein Scheidender und Blumen, das ist auch so schön. Wenn er schon lange fort ist, blüht und duftet und atmet es hier noch, so zart und still und süß, wie etwas Lebendes von ihm. Вчера не успела написать, клонила ко сну. Сегодня тоже ноги подкашиваются. Gestern bin ich vor Erschöpfung beim Schreiben eingeschlafen. Auch heute kann ich mich kaum auf den Beinen halten. Jelena Skrjabina, östlich von Leningrad. Den ganzen Tag bringt man mit Herumrennen und mit Scherereien zu. Ich hatte mir eingebildet, man brauchte bloß der Blockade zu entrinnen und schon würde das Leben leichter. Aber offenbar ist es im ganzen Land gleich. Überall herrschen Hunger, Elend, Krankheit und Tod. Die Tscheka hat in den Gefängnissen furchtbar gehaust. Etwa 2000 ukrainische Geiseln wurden ermordet. Sie lagen im Hof umher, die meisten im Keller des Gefängnisses. Alle in Verwesung. Backofenhitze. Betretbar nur mit Gasmaske. Ein furchtbares Bild. Alfons Satzker, Divisionspfarrer der 132. Infanteriedivision Lemberg. Soeben, 16 Uhr, komme ich aus dem Lemberger Gefängnis. Es ist das Furchtbarste, was ich je sah. Überall ein penetranter Leichengeruch, der fast unerträglich ist. Ich sah, dass an manchen Stellen Juden, die vor einigen Tagen in Gruben geworfene Geiseln, mit bloßen Händen und ohne Masken ausgraben mussten. Die Leichen sind aufgedunsen, Schwärme von Fliegen. In einer Zelle des Gefängnisses liegt noch ein Toter mit aufgerissener Brust, am Boden alles voll Blut. Ich freue mich, dass es bald aus dieser Totenstadt weggeht. Blut, Mord, Bestialität und Tränen. Die Leute stehen die ganze Nacht vor den Brotläden. Tagelang hängt der Leichengeruch in unseren Uniformen. Wir alle gehören zusammen. Die Anständigen und die Schufte, die Tapferen und die Feiglinge, die Gutherzigen und die Grausamen. Wir alle zusammen, da gibt es keinen drinnen, niemals und nirgendwohin. Ruhm und Schande lassen sich nicht voneinander trennen. Lew Kopilew, Schriftsteller und Major der Roten Armee, lagerhaft wegen Mitleids mit dem Feind ab April 1945. Die Bevölkerung hier ist doch nichts weiter wert, als geprügelt oder erschossen zu werden. für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht und des Gefolges gegen feindliche Zivilpersonen begehen, besteht kein Verfolgungszwang, auch da nicht, wenn die Tat zugleich ein militärisches Verbrechen oder Vergehen ist. Landhunger, Russland. Das Spiel ist ungeheuer. Die herrlichen Gegenden im Kaukasus. Die Glückseligkeit neuer deutscher Besiedlung. Völkerwanderung nach Südosten. Ukraine. Die Köche schlachteten Rinder und Schweine unterwegs und requirierten Erbsen, Bohnen und Gurken überall. Aber die Mittagssuppe genügte bei diesen Strapazen nicht. Willi Peterese. So nahmen wir den Frauen und Kindern das letzte Stück Brot, ließen uns Hühner und Gänse zubereiten, steckten ihre geringen Vorräte an Butter und Schmalz zu uns, beluden unsere Fahrzeuge mit Speckseiten und Mehl aus den Vorratsbunkern, tranken die überfette Milch und kochten und brieten in ihren Öfen. Honig raubten wir in den Kollektivhöfen, Eier fanden wir immer wieder und Tränen, Flehen und Flüche störten uns nicht. Wir waren die Sieger. Der Krieg entschuldigte den Raub, forderte die Grausamkeit und der Selbsterhaltungstrieb befragte das Gewissen nicht. Zerlumpte, ausgemergelte Gestalten mit stumpfen Gesichtern. Fritz Hockenius, Oberleutnant. Die sowjetischen Kriegsgefangenen machten einen so ausgehungerten Eindruck, dass man jeden Augenblick ihr Umfallen befürchtete. Sie kamen zu unserem Zug und bettelten. Ich erschrak vor dem Vergleich, aber es gab keinen anderen. Wie Tiere. Unsere gutmütigen Lanzer fütterten sie mit Brot, doch der Lette trieb die armen Teufel mit den Gewehrkolben weiter. Im Davontrotten lasen sie zwischen den Gleisen Wursthäute, Brotkrumen, Zigarettenstummel auf und stopften alles gierig in den Mund. Der Lette erzählte, dass von den Gefangenen seines Lagers täglich etwa 50 an Hunger oder Krankheit starben oder bei Fluchtversuchen erschossen wurden. Er erzählte aber auch, dass die Bolschewiken bei ihrem Rückzug 50% der Riga-Kinder und 60% der Einwohner von Dünaburg verschleppt hätten. Uns schauderte. Hier im Osten wehte eine verdammt harte Luft. Europa schien hier aufzuhören. Alfred Rosenberg, Leiter des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete. Von den 3,6 Millionen Kriegsgefangenen sind heute nur noch einige hunderttausend voll arbeitsfähig. Ein großer Teil von ihnen ist verhungert oder durch die Unbilden der Witterung umgekommen. Protokolle abgehörter Soldaten in britischer und US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Von der Behandlung der Juden in Russland haben Sie wohl gehört. In Polen sind die Juden verhältnismäßig gut davongekommen. Da leben doch noch Juden. Im besetzten Russland leben aber keine mehr. Ja, wurden die in Russland als gefährlicher betrachtet? Hass, nicht gefährlich. Ich verrate ja damit kein Geheimnis. Ich kann ja ruhig sagen, dass sämtliche Juden in Russland, einschließlich Frauen und Kinder, restlos erschossen worden sind. Ja, da liegt kein zwingender Grund vor. Der zwingende Grund ist Hass. Von Seiten der Juden, oder? Von uns. Es ist kein Grund, aber das ist die Tatsache. Kein Stern wies mir den Weg. Diese Nacht ohne Licht. А какое спокойствие в глазах. Und welche Stille in diesen Augen. Я выбежала на балкон. Я увидела людей, которые идут мимо бесконечной вереницей. Заполнили всю улицу, тротуары. Ich renne auf den Balkon hinaus und sehe Menschen, die in einer schier endlosen Kolonne vorüberziehen. Sie füllen die ganze Straße und die Bürgersteige aus. L. Nartova, Kiew. Es gehen Frauen, Männer, junge Mädchen, Kinder, Greise, ganze Familien. Viele führen ihr Hab und Gut auf Schubkarren mit sich, aber die meisten tragen ihre Sachen auf den Schultern. Sie gehen schweigend, leise. Es ist unheimlich. So hat sich das lange hingezogen, den ganzen Tag über. Und erst gegen Abend begann die Menschenmenge weniger zu werden. Aber zum Morgen hin gingen sie wieder und so einige Tage lang. Ich schloss die Augen. Ich presste meine Hände zu Fäusten zusammen und stürzte mich noch vor dem Schuss nach unten. Der Fall dauerte nur wenige Sekunden. Sie kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Beim Sturz spürte ich keine Schmerzen. Ich hatte nur einen Wunsch: Überleben. Unweit von mir stöhnte jemand sehr laut und die Faschisten entschieden sich hinabzusteigen. Einer von den Hilfspolizisten oder den Deutschen beleuchtete mich mit seiner Taschenlampe. Sie hoben mich an, schlugen mich und warfen mich wieder auf den Leichenberg. Ich rührte mich nicht, stöhnte nicht. Sie nahmen an, dass ich tot war und gingen weiter. Dina Pronicheva, Babi Yar. Die traten oben an den Rand und schossen den einfach so durch den Kopf. Und dann fielen die vorne runter, in die Grube hinein. Dann kam das Schrecklichste. Da habe ich gesagt, ich greife ein. Ich verbiete ein für alle Mal, dass da draußen diese Erschießungen sind, wo man zuschauen kann. Wenn ihr die Leute im Wald erschießt oder irgendwo, wo es niemand sieht, das ist eure Sache. Aber das verbiete ich einfach, dass da noch einen Tag geschossen wird. Wir beziehen das Trinkwasser aus Tiefbrunnen. Wir kriegen lauter Leichenwasser dort. Was haben Sie mit den Kindern gemacht? Kinder? Dreijährige Kinder. So oben am Schopf genommen, so hochgehalten und mit der Pistole abgeschossen. Und dann haben sie sie hineingeworfen. Das habe ich selbst gesehen. Da konnte man zusehen. Da standen die Leute auf 300 Meter Entfernung. Da hatte der Sicherheitsdienst abgesperrt. Da standen die Letten da und die deutschen Lanzer und guckten zu. Я немца увидел в глаза. Фашиста с усами и носом. Он сидел на реке с котлетой в руке, с папиросой в губах, с зубочисткой в зубах и левой ногой обнимая полено. Ich blickte dem Deutschen ins Auge, dem Faschisten mit Schnauzer und Nase. Er saß am Fluss, den Fleischkloß in der Hand, Zigarette in den Lippen, Zahnbürste zwischen den Zähnen. Sein linkes Bein umarmt ein Stück Holz. Und plötzlich öffnete sich mir ganz und erhellte sich der deutsche Körper und durchleuchtete ihn zuerst das Bein, dann den Arm. Es öffnete sich mit sein Katzenherz, die Hundeleber, der Vogelmagen, das Schweineblut. Ich wollte ihn erstechen, ihn mit dem Messer durchbohren, ihm in die Ohren was sagen. Wozu? Und angewidert zuckte der Arm zurück. Das Bein fing an zu zittern und mein Blick wurde trüb. Da saß ein Vogel der Nacht im Soldatenmantel, das Hakenkreuz auf den Ärmeln. Ein Flügelschlag und er fliegt weg. То птица сидела с человечьим лицом, птица ночная в военной шинели и со свастикой на рукавах. Взмах, и она улетает. Геннадий Го. Meine Träume setzten sich fort. Und wie es oft so ist, fühlte ich mich zugleich als Teilnehmer und Zuschauer des Geschehens. Nikolai Nikulin, 18 Jahre alt, Soldat der Roten Armee vor Leningrad. Ich träumte davon, dass ich nicht im Gebüsch, sondern am Rande der Grube auf einer Zeltbahn lag und dass ich getötet worden war. Eine raue Stimme ertönte über mir und nannte mich aus unerfindlichen Gründen Petr Ignatjewitsch Tarasow, der ehrlich seine Pflicht erfüllt und wie ein echter Russe gestorben war. Dann küssten mich die Leute auf die schwarze Stirn, bedeckten mein Gesicht mit einem Lappen und ließen mich in die Grube herab. Schließlich ertönten drei Gewehrsalven mit einem Geräusch, als ob eine große Plane zerrissen worden wäre. Und alles war vorbei. Ich begriff, dass meine kleine und schwache Seele längst gestorben und bei denen geblieben war, die nicht mehr zurückkommen werden. Ich begriff, dass selbst wenn ich den Krieg überlebe, sich für mich nichts ändern wird. Es wird immer eine tiefe Schlucht zwischen mir und dem Geschehen im Leben geben. Alles wird keinen Sinn mehr haben. Überlagert sein von der erdrückenden Last der Vergangenheit. Ich begriff,